Kapitel 4: Baumhäuser für die ersten Säugetiere. Säugetiere sind überall. Sie statten unsere Supermärkte mit Fleisch- und Milchprodukten aus. Sie füllen unser Zuhause mit Gebell, Miauen und Kreischen. Sie tragen uns durch zerklüftete Landschaften oder über einen sandigen Strand. Sie gehören zu den am häufigsten genutzten Markenzeichen und erscheinen in den Logos von Fußballvereinen, der Wolf des AS Rom, ebenso wie auf Schachteln mit Frühstückszerealien, Toni der Tiger. Sie herrschen über einige der symbolträchtigsten Ökosysteme, die uns in Dokumentarfilmen gezeigt oder in Zoos für uns nachgestellt werden. Und in Gestalt des trompetenden afrikanischen Elefanten oder des gewaltigen Blauwals repräsentieren Mitglieder der Mammalia die größten lebenden Tiere an Land und im Meer. An Land findet man sie in allen Umgebungen der Erde. Und natürlich gehören auch wir dazu, die rund 7,8 Milliarden Angehörigen der immer noch wachsenden Weltbevölkerung. In diesem umtriebigen Säugetierzeitalter halten wir kaum einmal inne und fragen, wie sind wir so weit gekommen? Wir halten den derzeitigen Erfolg der Säugetiere für etwas Selbstverständliches, aber in zwei Dritteln der Zeit, seit es Säugetiere auf der Erde gibt, seit vor rund 210 bis 66 Millionen Jahren, waren sie nie größer als ein Dachs und verschwanden quasi zwischen den riesigen Dinosauriern. Und nicht nur das. Es ist ein schwindelerregender Gedanke, dass sämtliche heutigen Säugetiere, von der 3 Gramm schweren Etrusker-Spitzmaus bis zum Blauwal mit 190.000 Kilogramm, mit einem einzigen winzigen gemeinsamen Vorfahren verwandt ist, der zu einer Zeit lebte, als Reptilien die Erde beherrschten. Vor etwa 66 Millionen Jahren schlug ein riesiger Asteroid an der Küste der Halbinsel Yucatan im heutigen Mexiko ein und hinterließ einen Krater mit einem Durchmesser von 180 Kilometern. Sein Mittelpunkt liegt unmittelbar unter der heutigen Ortschaft Chicxulub. Aber der riesige Himmelskörper hinterließ nicht nur einen geologischen Abdruck. Der Einschlag setzte große Teile Nordamerikas in Brand, ließ Ruß und Asche in die Atmosphäre aufsteigen und löste höchstwahrscheinlich auf der Deccan-Hochebene in Indien riesige Vulkanausbrüche aus, die einen globalen Winter einläuteten. Dabei verminderte sich die Sonneneinstrahlung auf ungefähr die Hälfte des früheren Niveaus. Und die freigesetzten vulkanischen Gase, die sich in der Luft mit Wasser vermischten, sorgten für sauren Regen. Die Folge? Die Erdoberfläche und das Leben, dessen Grundlage sie war, versanken im Chaos. Viele Pflanzen, Vogel, Insektenarten, Meereslebewesen und, vielleicht am bedeutsamsten, sämtliche Dinosaurier mit Ausnahme der Vögel starben aus. Insgesamt verschwanden mehr als 75% aller Arten, die damals auf der Erde lebten. Zwar wurden in jenem Weltuntergangsereignis auch einige Säugetierarten ausgelöscht. Traditionell gilt die Phase mit Feuer und Schwefel am Ende der Kreidezeit aber als Zukunftschance für unsere Evolutionslinie. Da unsere Vorfahren nun nicht mehr von Dinosauriern gepiesackt wurden, konnten sie die Landschaften füllen, die nach der Katastrophe leer waren. Sie konnten sich die verbliebenen Nahrungsquellen aussuchen, sich verbreiten und vielfältiger werden. Es war ein scheinbar zwangsläufiger Fortschritt, der bis auf den heutigen Tag anhält. Ein solches Narrativ ist zwar von reizvoller Einfachheit, es erzählt aber sicher nicht die ganze Geschichte.